Neuhausen. Unendliche geistlose Weiten. Wir schreiben das Jahr 2000. Dies sind die Abenteuer des Chaos-Teams, das mit seinem Häuptling Peter Kammermeier unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen. Neue Welten der Wirrsal und des Durcheinanders. Viele Meter unter der Erde bringt das Chaos-Team Kräfte auf die Bühne des Hideout, Kräfte, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat.